JJ schwieg beleidigt. Die beiden setzten ihre Fahrt fort, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Die beiden Jeeps erreichten das Dorf, als es schon dämmerte. Suerte war noch kleiner als Canaima und es gab nur eine Pension. Justus und JJ nahmen ein Doppelzimmer, um Geld zu sparen. Haltet ihn! Er schlich in das Zimmer und sah sich darin um. Auf dem Tisch lag eine Brieftasche. Justus öffnete sie. Zwei Touristenkarten waren darin, eine Art Visum, das man ohne Schwierigkeiten am Flughafen bekam. Justus hatte auch eins. Auf diesen Karten standen die Namen der Inhaber. Catherine Jonas und Julius Jonas, wohnhaft in Chicago. Plötzlich näherten sich Schritte. Justus legte hastig die Papiere in die Brieftasche zurück und sah, dass die Schranktür offen stand.